In den Jahren nach der Französischen Revolution setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass Polizei und Justiz die Bürger vor den Räuberbanden bestenfalls sichern und schützen konnten. Dass es zuvor aber die Aufgabe des Staates sein musste, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Angesichts der sozialen und politischen Missstände seiner Zeit musste der Publizist und denkende Richter Georg Friedrich Rebmann freilich auch eine grundsätzliche Ohnmacht erkennen. Wenn der denkende Richter Bettler sieht, die von brotlosen Landstreichern hinter dem Zaune geboren, zu keiner Arbeit als dem Bettel angehalten, heimatlos und unvermögend ihr Brot zu verdienen, ohne Unterricht und Erziehung aufgewachsen, aus Not und aus Müßiggang stehlen und in einer Art von Krieg mit der Gesellschaft, der sie durch kein Band angehören, leben, so kann es sich nicht verhehlen, dass diese Menschen werden mussten, was sie sind. Und dass der Staat, der sich begnügt, sie zu hängen, oder, um die Kosten zu ersparen, sie dem Nachbarn zusendet, im Grunde nur Wirkungen bekämpft, deren Ursachen er sich selber zuzuschreiben hat. Soweit der denkende Richter über das soziale Umfeld, aus dem sich die meisten der Banditen jener Jahrzehnte rekrutierten. Auch die Hölzerlipsbande, die Vaganten um Georg Philipp Lang, hatten ja nicht unbedingt aus Lust und Laune den Räuberberuf gewählt. Sie fühlten und sahen sich als Opfer der allgemeinen Not und sozialen Ungerechtigkeit. Seit dem 1. Mai ist uns bekannt, der Hemsbacher Raub im badischen Land, der unser Leben hat verkürzt und uns in großes Leid gestürzt. Drum sind wir jetzt, wir arme Leut, in diesem Fall, der uns gereut, sind unsere Fünfe arretiert, in Heidelberg aufs Schafott geführt. Die Armut, die war freilich schuld, weil man sie nicht mehr hat Geduld. Die großen Herren sind schuld daran, dass mancher tut, was er sonst nicht getan. Der Hemsbacher Raub, seine Aufklärung und schließlich das Heidelberger Blutgericht, mit dem der Überfall gesühnt wurde, sind es wert, eingehend betrachtet zu werden. Denn sie werfen ein bezeichnendes Licht auf das Justizwesen dieser Epoche, die auch als Räuberzeit bezeichnet wird. Doch zunächst zu den Ermittlungen am Tatort. Aussage des Postillons Simon Hoffmann am 1. Mai 1811 vor dem Amte Weinheim. Es waren wohl 10 bis 12 Räuber, die über uns herfielen. Einige trugen blaue Jacken, andere dunkle Mäntel. Nichts ahnend fuhr ich gerade meines Weges, als plötzlich aus den Hecken von beiden Seiten der Chaussee her 2 wilde Kerls hervorsprangen und meinen Pferden in die Zügel fielen, um sie anzuhalten. Als ihnen das gelungen war, zogen 2 andere Burschen mich vom Kutschbock herunter und schlugen auf mich ein, wie ja die Wunde in meinem Gesicht und auch die Blutflecken in meinen Kleidern beweisen. Wenn du nicht stille haltest, schlagen wir dich tot, brüllte einer, als ich flehend darum bat, mich doch gehen zu lassen, weil ich selbst nur ein einfacher Mann und ohne Vermögen bin. Meine beiden Reisenden waren derweil aus der Kutsche herausgesprungen und wollten davonlaufen, wurden aber schon nach wenigen Schritten eingeholt und, obwohl sie sehr lamentierten und alles freiwillig hergeben wollten, endlich zusammengeschlagen. Die Räuber durchwühlten die Kutsche, warfen die Sitzkissen heraus und brachen mit einem schweren Eisen die Truhen und Wagenkästen auf. Sie nahmen, was ihnen raubenswert erschien, schnürten es in Bündel und machten sich rasch wieder davon. Dies alles hatte kurze Zeit gedauert. Und plötzlich war ich mit meiner Kutsche und den Pferden allein in der Finsternis. Denn von den Reisenden hörte und sah ich nichts mehr. Ich rief mehrmals, meine Herren, sind Sie noch da? Aber keiner gab Antwort. Da schauderte mir und ich hielt sie beide für tot. Eines der beiden Opfer, der Kaufmann Rudolf Hahnhardt aus Zürich, gab wenig später folgende Aussage über den Tathergang zu Protokoll. Wir schliefen beide im Wagen, als uns plötzlich ein starkes Gepolter aus dem Schlummer riss. Der Wagen wankte, ächzte und schaukelte hin und her, so wie ein Schiff auf stürmischer See. Endlich hielt er stille und ich versuchte hinauszuspringen. erhielt aber im selben Moment einen harten Knüppelschlag auf den Kopf, von welchem ich eine schlimme Gehirnquetschung erlitt. Besinnungslos taumelte ich in den Straßengraben und kam erst, nachdem bereits alles vorüber war, wieder zu mir. Da hörte ich den Herrn Rieder gar kläglich winseln und stöhnen, sodass ich zu ihm kroch, ihn aufrichtete und auf die Chaussee schleppte, wo uns die Streife aus Hemsbach antraf. Meine Taschen waren leer, meine Kleider zerrissen und an den Fingern fehlten die Ringe. Weiter weiß ich nichts zu sagen.